Mondsteinflug, der Sailor Moon Podcast, wo wir mit tollen Gästen rund um Canon, Fandom und Metathemen ziemlich viel zu labern haben. Hallo und willkommen auf Mondsteinflug, einem der beiden besten Sailor Moon Podcasts Deutschlands. Und wir sind heute schon wieder die beiden besten Podcasts Deutschlands. Genau. Weil eine Hälfte vom Matt und Catcast da ist. Hallo Sailor Cat. Hallo. Ja, wir sind auf der Animuk. Wir nennen es Live-Episode, aber wir streamen es nicht live. Also wir sind gerade beide nur live vor Ort. Ja, genau. Und das war jetzt schon seit 3 Jahren nicht mehr der Fall, weil die Animuk nicht stattfinden konnte wegen Corona. Ja, das war, also ja. Ich habe es sehr vermisst. Ich freue mich sehr, dass es wieder stattfindet. Ja, und ich habe heute schon ein paar Mal gesagt, letztes Jahr auf der Animuk und meine damit die Animuk von 2019. Ja, da war ich auch das letzte Mal da. Ja, und es kommt mir auch nicht so vor, als wäre so viel Zeit vergangen, wenn man hier ist. Es ist wieder wie früher. Ja, es ist wie früher, das stimmt. Ja. Aber ein paar Änderungen gibt es ja jetzt schon, ne? Ja. Also der Bereich ist ja eingezäunt und außerdem muss man in den Räumen immer eine Maske aufhaben und so. Ja, und die Tickets sind personalisiert, weil es eigentlich geplant war als 2G-Veranstaltung mit Impfnachweis und allem. Und das hat man zwar jetzt, machen sie nicht mehr, aber die Maske finde ich sehr gut, dass man es macht. Ja, finde ich auch gut. Weil du hast ja nicht wirklich Abstände in den Innenräumen. Ja, da steht zwar 1,50 Abstand, aber da hat man halt irgendwie auch keinen Platz. Das macht irgendwie auch niemand. Ich habe den Eindruck, dass es weniger Leute sind, dass weniger Tickets verkauft worden sind. Aber es ist, es ist ausverkauft heute, es ist Samstag. Und es sind schon viele Leute da, aber es ist nicht so. Ja, also es sind doch, also am Anfang waren es recht wenige, aber jetzt mittlerweile sind es doch schon ziemlich viele. Ja, am Nachmittag wird es immer etwas voller. Jetzt, wir haben uns unter das Dach gesetzt, weil es angefangen hat zu regnen. Ja, es tröpfelt jetzt zumindest so ein bisschen. Das wird auch wieder aufhören. Es ist nicht zu heiß, nicht zu kalt. Ja, es ist jetzt nicht schlimm, es geht eigentlich. Sailor Cat im Sailor Outfit musste sich was überziehen. Ja, also ich bin hier wieder im Sailor Cat Cosplay, aber mittlerweile eine Weste übergezogen. Ich bin aber auch froh, weil ich hätte dich nicht erkannt wegen der Maske. Wir haben uns gesehen im Künstlerbereich und da habe ich sie wirklich am Outfit erkannt. Ja, das stimmt. Das ist der Vorteil. Ich bin die Einzige mit dem Cosplay, denn das ist ja mein Charakter. Ja, weil Leute mit Maske auf, man läuft aneinander vorbei, es muss schnell gehen, jemanden zu erkennen, da habe ich nicht so gute Chancen. Ja. Das war also schon ganz gut. Und ich habe leider kein Red Butler Cosplay dieses Jahr, weil ich wollte mir Neues machen, habe es nicht rechtzeitig geschafft. Ich bin in einem Häschenmantel hier, der ist auch nicht schlecht. Ja, das passt ja auch zu Sailor Moon irgendwie. Und den kann man auch überziehen, wenn es zieht oder kalt wird. Ja, stimmt, es ist eigentlich ein Bunny. Es war kein Sailor Moon Bunny, aber es ist ein Bunny. Ein rosa Bunny. Ja. Perfekt. Ja. Ja, ich hätte auch schon fast mein Cosplay nicht angezogen, aber dann habe ich mir gedacht, ach komm, zieh es doch an. Ja. Passt schon. Ist schon schön. Es fällt auf, dass dieses Jahr ein paar mehr Leute so völlig in Zivils nicht mal T-Shirt oder Fanshirt anhaben. Das war früher ein bisschen weniger, dass Leute so ganz in normaler Freizeitkleidung reinkamen. Dieses Jahr ein paar mehr, auch ein paar neue Leute, die dann fragen, so, was gibt's denn bei euch? Aber das ist auch schön, neue Leute zu kriegen. Ja, es sind aber trotzdem sehr viele coole Cosplays dabei. Ja, und die Cosplays sind schön dieses Jahr, wirklich immer wieder. Ja, ist immer wieder toll. Ich kenne ja die meisten Serien nicht, aber ich freue mich einfach, wenn das Cosplay gut aussieht. Und ich habe auch Sachen schon kennengelernt, wenn ich einfach jemand gefragt habe, und was bist du jetzt? Ja, so geht's auch. Ja. Ja. Ich habe auch schon ein bisschen eingekauft, fleißig. Sie hat nur ein Plüschi weggeschnappt. Nein, es war im Bring and Buy und ich habe es angeschaut und dann bin ich weggegangen. Und dachte mir, ich denke noch mal drüber nach. Ah, da war ich zu schnell. Sailor Cat war schlauer und hat es gleich gekauft. Ist nicht so schlimm, weil es nicht ein Teil von den Plüschis ist, die ich sammle. Also es ist nicht aus meinem Sammelgebiet, aber ich hätte es sonst gekauft, wenn es nicht Sailor Cat gekauft hätte. Ja, aber beim Bring and Buy war dieses Mal coole Sachen auch sehr günstig teilweise, da war ich echt geflasht. Mhm. Ich habe cooles Zeug bekommen. Ja, ich hatte nicht viel Geduld am Bring and Buy, aber das Schöne ist, dass es tatsächlich nicht ganz so viele Leute am Bring and Buy dran stehen wie sonst, weil man ja nicht so dicht aufeinander steht. Man wartet doch ein bisschen halt Abstand und dann ist man auch nicht so bedrängt. Ich habe halt auch schon einen Show-Act gesehen, nämlich hießen die Scarlet and the Weeps, glaube ich. Die waren sehr cool, also hat mir sehr gefallen. Die haben viel Stimmung gemacht, war halt so eine Anime-Coverband und generell auch Disney und sonst was haben die gesungen. Schön, schön. Ja, ich habe auch noch so ein paar Programmpunkte vor mir. Ja, du machst nur einen Tag, da muss dann alles rein. Genau. Ja, ich bin nur am Samstag da. Ja. Da muss dann auch ballern hier. Ja. Ja, ich habe zum Glück, da habe ich alles ein bisschen bei mir. Ich hatte früher auch immer dieses, ich will alles sehen und alles machen. Und meistens, ich war ja auch immer noch Helfer und in meinen Pausen habe ich dann, wenn ich 2 Stunden Pause hatte, habe ich mir voll viel vorgenommen. Und dieses Jahr ging es einfach nicht. Ich war schon in der Woche vorher so fertig, dass ich mich gebremst habe. Ich habe jetzt also einen Tag, wo ich Show-Ex mache, das ist morgen. Dann habe ich einen Tag für andere Dinge, so wie heute, wo ich in der Künstlerallee bin. Und gestern habe ich meinen Helferdienst gemacht und sonst nichts. Ich war nirgendwo, das habe ich noch nie gemacht und es war so entspannt. Aber ich kenne es ja auch. Und ich bin trotzdem, ich bin draußen gesessen, Ticketkontrolle gemacht. Ich habe alle schönen Cosplays an mir vorbeigehen sehen. Leute haben gehalten für ein Foto, wenn ich sie gefragt habe. Das war auch sehr schön. Also ich musste das einfach ein bisschen loslassen, dieses ich verpasse hier was, wenn ich das und das und das nicht mache. Ja, das glaube ich. Also beim letzten Mal, so 2019, da hatte ich eigentlich auch fast keine Programmpunkte. Da war es auch recht entspannt. Aber ich dachte mir, dieses Mal gucke ich vielleicht doch ein bisschen mehr an. Mhm. Vielleicht auch Show-Acts, die ich noch nicht kenne und so. Und dann lernt man ja auch was Cooles Neues kennen. Ja, die sind eben schon schön. Ja. Ich mag das total. Ich habe gestern eingesehen und werde morgen einsehen. Heute habe ich mir nicht so viel vorgenommen. Ja, und du machst nachher noch, hast einen Treffpunkt ausgemacht. Ich weiß zwar nicht, ob da irgendwer kommt, aber vielleicht kommt ja doch jemand. Letztes Mal war eine Handvoll Leute dabei, ja. Ja, das stimmt. Beim letzten Mal waren ein paar Leute dabei. Ja. Und wenn nicht, ich habe trotzdem schon ein paar Leute getroffen. Hat mich gefreut. Ja, schön. Ja, kann man noch sagen? Wir wollten noch drauf eingehen, weil du hast vorgestern ein Video rausgehauen, stimmt, dass die 5. Staffel jetzt auch nochmal verfilmt wird. Ja, also die Fortsetzung von Sailor Moon Crystal und Eternal quasi, das Nachtrag. Ja. Der letzte Teil ist jetzt, ja, erzähl mal, also ist eine Ankündigung rausgegangen. Ja, also es werden, wie erwartet, wieder 2 Filme. Die heißen jetzt Sailor Moon Cosmos und die kommen einfach schon nächstes Jahr Sommer. Ja, und es wurde auch schon ein Trailer rausgehauen. Ich hätte überhaupt nicht damit gerechnet. Also es gab halt so einen Livestream und da wurde das dann gezeigt. Ich hätte nie damit gerechnet, dass es diesen Trailer gibt, aber er war da und ich war absolut geflasht. Ich bin ausgerastet und ich war nicht die Einzige. Gut. Ja, weil es hat ja auch gedauert jetzt und aber ich hätte gedacht, es dauert noch länger, weil die Eternal-Filme, die haben ja 4 bis 5 Jahre gedauert. Ja. Aber es ist gut, dass jetzt doch, ja, es ist echt schön. Ich habe ja die letzten Filme noch nicht gesehen, aber das kommt ja alles noch. Ich freue mich trotzdem, wenn diese Filme kommen, auch wenn ich weiß, dass es bei mir eine Weile dauert. Ich muss die jetzt nicht unbedingt sofort gesehen haben, weil mich Crystal nicht so gepackt hat, aber ich freue mich, weil die Kosmos, der Kosmos-Handlung ist ja noch nicht als Anime rausgekommen, weil man die in Anime nicht hatte. Ja, also in der zumindest Form. Also das, ich meine, der Manga-Arc ist ja generell sehr anders und dann Sailor Cosmos an sich als Charakter und so kam mir alles nicht vor. Mhm. Und ich hatte den Band 18 nicht früher von den Mangas. Ach so. Und ich wusste wirklich, ich habe erst in den letzten Jahren gelernt, wer und was Cosmos ist. Und dann habe ich die Seramuse geschaut und dann war eine Fan-Theorien-Episode, wo wir, glaube ich, zur Hälfte über Sailor Cosmos geredet haben. Und da habe ich auch sehr viel gelernt. Und als Figur finde ich sie, als für eine Usagi, finde ich sie so tragisch und so traurig. Das finde ich für Usagi eigentlich die Geschichte so schade. Ist sehr brutal, sehr tragisch. Ja. Das wird sehr krass. Aber ich liebe den Arc trotzdem, der ist Hammer. Ja, es geht ja dann nochmal gut zum Schluss. Ja, natürlich. Wie wir das immer wollen von den Sailor Moon. Und natürlich, ich habe sie als, wie gesagt, als Musical gesehen und die Musical, die sind alle brutal. Da wird ja immer zum Schluss massiv gestorben. Und ja. aber in, also in dem Manga-Arc schon auch. Oh mein ja. Gott. Und das Drama im Musical ist wirklich schon immer super heftig. Und dann zum Schluss wird natürlich alles wieder gut. Und das wird hier dann auch wieder so sein. Aber das fand ich auch die Cosmo-Story so heftig. Weil in den Musicals, da sterben sie dann singend und unter Tränen. Ja, und dann erkennst du das bin schon. Ich fertig. Ne? Ja, aber das ist sehr intensiv alles. Ja. Ja, aber das ist schon gut. Und mal sehen, was es dann geben wird. Jetzt haben wir ja 30-jähriges Jubiläum. Noch eine kurze Erinnerung. Wir haben ja auch noch mal Werbung gemacht auf der Animoog für Floras Fanbuch. Also das ja, Fanbuch. Drop 400 Seiten, Leute. Ja. Kauft es euch. Versand aus Deutschland. Es ist alles wirklich ja, bezahlbar. Und wir kriegen das nicht so oft. Es ist ja gerade ein bisschen Andrang. Ja, Hintergrundgemurmel hatten wir letztes Mal auch, aber jetzt regnet es und jetzt kommen alle hier unter das Dach. Ich hoffe, die Audioqualität geht so. Ja, wird schon passen, denke ja. ich mal. Ja, also, ich denke auch, dass es gehen wird. Und es ist eben auf der Animo. Es ist sehr typisches ja, Geräusch. Ja, ich habe hier auch ein bisschen Convention-Atmosphäre mit ja. dabei. Letztes Mal sind wir auf der Wiese gesessen, da war es ruhiger. Aber sobald man eben hier unter Leute geht, dann hast du dieses mega Hintergrundgemurmel. Das ist immer so. In den Innenräumen ist das der normale Geräuschpegel, ja. Ja, dieses also Jahr, die Händlerräume sind natürlich immer überfüllt. Dieses Jahr fällt mir auch auf, wenn ich mich so umschaue, sehr viele schöne Kimonos. Oh ja, stimmt. Sehr gut. Es sind wirklich viele und unfassbar viel Star Wars. Ich habe Leute gesehen, die bringen ihr Kleinkind als Baby Yoda. Oh. Das war schon sehr süß. Ja, ansonsten sieht man ja eigentlich wie immer alle möglichen coolen Cosplays ja. aus allen Bereichen. Ich freue mich immer, wenn ich Link sehe. Natürlich, alle Sailor Moon Cosplays sind immer schön. Zwei ja. habe ich gestern gesehen. Ich habe heute Prince Demand und Esmeroth mal kurz gesehen, ja. Und Chibiusa. Muss ich die Augen offen halten, ja. Und ich glaube, irgendwen noch, den ich gerade vergesse. Shigo und Kim Possible. Gestern habe ich Kim Possible gesehen, heute Shigo. Wow. Die haben wir nicht jedes Jahr. Das sind, glaube ich, auch oft die gleichen Cosplayer. Ja, und bei uns auch, wenn ich jemanden sehe, irgendjemand aus dem weiten Pokémon-Universum, ja, natürlich, dann mache ich auch sehr gerne ein Foto. Oder mein Hobby ist ja auch, meine Kids in Cosplays zu stecken und dann übers Gelände zu jagen für eine Fotosafari. Da vorne ist gerade Chibi Moon. Ah, okay. Ja, hier läuft nice sie vorbei. Aus. Hier ist sie gerade durchgelaufen, ja. Ja, Disney-Cosplayer sieht man auch. Ich habe ja. sogar ein Kleid von dem Barbie-Film gesehen. Fresh D ist cool. auch da, den habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Ein Charakter von Cold Mirror. Ach so, okay. Den kenne ja, ich gar nicht. Dumbledore als DJ. Ah. Da hat sie Lieder aufgenommen und das cosplayt jemand seit Jahren, aber nicht jedes Jahr. Ach so, verstehe. Und dieses Jahr ist er wieder da. Ja. Ja, das ist nice. Ja. Und ja, wie gesagt, meine Kids, Rusty hat dieses Jahr kein Cosplay, weil er ist Helfer und derzeit Cosplay. Ja, letztes Mal hatten wir keine Zeit, als er Helfer war. Dieses Jahr werden wir wahrscheinlich auch nicht. Aber meinen anderen werde ich nochmal ins Cosplay stecken und wenigstens einmal mit ein paar Leuten fotografieren, weil das ist mein Haupthobby immer gewesen und ich mag es einfach. Also die Kinder sind nicht die Cosplayer in der Familie, sondern ich, Cosplay, meine Kinder. Kein Familien-Cosplay dieses Jahr. Oh. Wir hatten eigentlich oft was Passendes. Und ich wollte, weil mein kleiner Yoshi ist, wollte ich den Großen als Luigi in eine Latzhose stecken. Aber wir haben es nicht zeitlich geschafft, das alles zusammenzukratzen. Wir haben die Latzhose, wir haben nicht die Mütze. Vielleicht dann beim nächsten Mal. Nächstes Mal vielleicht, ja. Weil das Yoshi-Cosplay ist einfach so schön. Das werden wir, denke ich, öfter machen. Ja, nice. Ja. Da freut sich Matt, er liebt Yoshi. Ah, super. Ja, dann müssen wir Fotos machen und ihn schicken. Ja. Ja. Wir haben das 2019 auch schon gehabt, das Yoshi-Cosplay. Und das auch. Leute haben uns angesprochen, weil ja, sehr positive Resonanz. Und das ist eben auch, meine Kids, wir sind, glaube ich, 2009 oder 2011 zum ersten Mal hier gewesen. Da waren die eben auch noch kleiner und dann war das auch schön. Oh, ein Yoshi, oh, ein Mario, oh, ein Pokémon. Und jetzt sind wir die, die das Cosplay haben und kleinere Kinder machen große Augen. Das ist immer sehr süß. Sehr viele Kinder dieses Jahr, jedes Jahr werden es mehr, weil die Cosplayer werden auch immer älter. Ja, stimmt, das ist mir auch ein bisschen aufgefallen. Ja, wer vor 10 Jahren 17, 18 war, ist jetzt 27, 28. Und hat seine Kinder dabei. Und im Helferzimmer oder auf der Convention. Ja, das ist schon nett, weil früher war das so ein, es hieß immer, ja, wir machen eine Veranstaltung mit sehr vielen Jugendlichen, deswegen haben wir Alkoholverbot und alles, was auch eine gute Idee war. Und inzwischen, wie gesagt, ja, die sind jetzt alle, wir kriegen immer noch die Jugendlichen, die sind alle noch da, aber der Großteil ist wirklich, würde ich sagen, die ganzen 20er Jahre. Ja, das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Ja. Und bei mir war es ja auch ähnlich. Auf meiner ersten Animoc war ich 15, 16. Ja. Und ja, jetzt bin ich ja auch schon älter. Fast 22. Bald ja. 22. Oh ja. Ja, schon krass. Also das ist jetzt bisher mein viertes Mal auf der Animoc. Mhm. Ja, für uns ist es das 9. oder 10. Mal, glaube ich. Krass. Ja, aber es ist die einzige Convention, die wir machen. Ach so. Ja, ich habe auch nur wenige. Ansonsten war ich halt nur auf der Leipziger Buchmesse und so. Und ja, wir machen diese und mich hätte zwar auch mal die Hanami interessiert, aber weil die immer in so kurzem zeitlichen Abstand sind, ist es mir zu viel, zwei Conventions in so kurzer Zeit zu machen. Und die Animoc ist eben einfach wirklich, wirklich schön. Das stimmt. Die Location ist toll, die Leute sind gut drauf. Man kennt dann eben auch Leute, wenn man ein paar Mal da war. Ich meine, es ist jetzt nicht so krass wie bei der Leipziger Buchmesse mit den ganzen Verkaufsständen, aber ich finde, das ist eigentlich ganz cool, dass es halt bis minimal kleiner ist. Also jetzt nicht so ganz die super krasse Mega-Convention, weil da ist dann alles so verwirrend und es gibt so viel zu sehen eigentlich. Aber hier ist es wirklich toll. Ja, ja. Also hier hat man Zeit, hier kann man alles anschauen. Mhm. Das ist gemütlich. Ja, ich liebe auch wirklich die Künstlerallee hier, wo man sich was zeichnen lassen kann oder Postkarten habe ich auch schon einige gekauft und Sticker für mein Buch, für mein Convention-Buch. Weil ich denke, Merch kriegst du ja online auch. Ja. Nicht alles. Also vieles, was ich hier sehe, würde ich jetzt online nicht danach suchen, sondern hier siehst du was und denkst, oh. Aber die Künstler, klar, die sind auch online. Man kann die auch finden. Aber hier die Künstler zu sehen, das finde ich schon sehr schön. Und sich was in Auftrag geben zu lassen, ist hier nochmal etwas günstiger, als wenn man Kommissionen gibt auf deren regulärer Seite. Es gibt ein paar, die das professionell machen, die haben natürlich dann auch die normalen Kommissionspreise hier auch. Aber viele haben einfach hier so ein schönes Angebot. Und da lasse ich immer ein paar Zeichnungen machen, jedes Jahr unsere Cosplays und was ich immer noch möchte. Ich habe sehr viele Sailor Moon Charaktere zeichnen lassen im Laufe der Jahre. Gut, das kann ich mir vorstellen. Ja, einfach immer was, wenn ich in dem Jahr einen Manga gekauft habe, habe ich das Titelbild vielleicht nochmal zeichnen. Oder ich habe die Sailor Pluto vom Titelbild nochmal als Zeichnung in meinem Buch. Oder in einem Jahr waren Synchronsprecher da. Ja, stimmt. Also ich habe auch ein paar Synchronsprecher-Autogramme mal hier bekommen. Das war cool. Ja, die habe ich auch, da habe ich die Charaktere zeichnen lassen davon und solche Sachen. Ja, Sailor Moon German ist dieses Jahr leider nicht da, aber nein. Sie meinten, sie wollen vielleicht nächstes Jahr dann wieder mehr machen. Ja, weil letztes Mal waren sie auch nicht da und da hieß es, ja, wir sind beruflich sehr eingespannt alle. Ja. Die Zeit reicht nicht, die Ressourcen ja, sind klar, nicht so da. Ja, dieses Jahr eigentlich auch. Ja, es ist schade, weil das war so eine Anlaufstelle und die hatten immer eine schöne Aktion, einen schönen Fotohintergrund oder irgendwas Nettes, wo man das aktiv machen konnte. Naja, aber ich denke mal, das wird bestimmt mal wieder kommen. Also ich habe schon Sue von Sailor Moon German getroffen. Ach, schön. Und sie wollen zumindest nächstes Jahr wieder mehr machen. Ah, super, ja. Ansonsten müsst ihr eben alle zu Sailor Cat-Treffpunkt kommen. Stimmt, da ist wenigstens irgendwas mit Sailor Moon. Ja. Aber da war der natürlich schon, wenn ihr das hier hört. Ja, das ist richtig. Das legen wir ans Herz fürs nächste Mal. Genau. Es ist aber auch schön. Da waren auch schöne Cosplays dabei letztes Mal. Leute in Sailor Moon Cosplays, mehrere. Stimmt, ja. Also auch männliche Sailor Moon Cosplayer, das fand ich auch cool. Das ist auch cool. Okay, also dann würde ich sagen, war das ein Eindruck vom Samstag auf der Animo? Mhm. Schön, dass es mal wieder geklappt hat. Freut mich auch. Ja, das ist so super, dass es wieder geklappt hat. Weil es war nicht ganz sicher, ob es überhaupt stattfindet, ob wir beide. Ja, ich hätte auch zwischendrin gedacht, dass es nicht stattfindet, aber dann doch. Und dann war ich so, okay, ich brauche ein Ticket sofort. Ja, und dann war auch klar, dass wir was machen. Okay, also vielen Dank. Ja, danke dir auch. Ja, Grüße an unsere Zuhörerschaft und passt alle auf euch auf. Und dann hören wir uns bald mal wieder. Okay, ciao. Das war's für heute von Mondsteinflug. Wir freuen uns über Kommentare und Fragen von euch. Ihr könnt auch mitmachen. Wir sind auch immer auf der Suche nach neuen Gästen. Unsere Gäste können ihre eigenen Themen mitbringen. Schreibt uns eine E-Mail an mondsteinflug@froschmeck.net oder kommentiert auf unserem Tumblr-Blog www.mesomondstein.tumblr.com. Das Copyright für diese Episode liegt bei Meso und Rusty. Ihr dürft die Episode gratis hören, downloaden, behalten und verbreiten. Ihr dürft sie nicht weiterverarbeiten, nicht behaupten, dass sie euch gehört und kein Geld mit ihr verdienen. Bis zum nächsten Mal für Liebe und Gerechtigkeit, Mondstein, Flieg und Sieg!